Zur Einstimmung nochmal ein kurzer Rückblick, ein paar Bilder, die einige Entwicklungen der letzten zwei Jahre nochmal beleuchten. Im Sommer 2014 der von der Hamas provozierte Gaza-Krieg, hier ein Standbild von einem Video der Hamas, die weiß, dass es kein besseres Blut auf der Welt gibt als dasjenige der Juden. Dieser antisemitische Hass, nicht nur in Nahost, sondern auch im Westen, insbesondere in Westeuropa, in einer Qualität, die noch nie da war, jedenfalls sehr lange nicht da war. Erstmals seit 1945 gibt es in Deutschland wieder Massendemonstrationen, auf denen Tod den Juden gerufen wird, organisiert von Islamisten und Linken, oder ich verwende oft und gerne zunehmend auch für eine bestimmte Richtung von Linken den Begriff linksreaktionär. Dschihadistische Gewalt in Nahost, ich habe bewusst hier nicht die schlimmsten Bilder vom IS genommen, die wir alle kennen, aber auch im Westen zunehmend Terroranschläge gegen jüdische Einrichtungen, gegen Einrichtungen, in denen Religionskritik betrieben wird, in der freie Meinungsäußerung herrscht oder auch einfach nur auf Leute, die ihr Leben genießen und feiern wollen, nehmen zu. Ein Boom von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Nationalismus, angefangen mit Hogesa, dann Pegida. Es brennen Flüchtlingsheime in einem Ausmaß wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Selbst das Bundeskriminalamt warnt vor der Gefahr neuer rechter terroristischen Organisationen. Und dann die AfD, die ohne Ende Wahlergebnisse einführt, als Ausdruck dieser Entwicklung. Diese Entwicklung findet nicht nur in Deutschland statt. Es ist eine weltweite Entwicklung. Wir hatten die Präsidentenwahl in Österreich. Nur zwei Gesichter hier noch. Es ist durchaus möglich, dass im nächsten Jahr zwei nicht ganz unbedeutende Länder regiert werden könnten von Gruselgestalten, also Le Pen in Frankreich, Trump in USA. In diesen zwei Jahren hat sich auch in einer bisher ungeahnten Qualität diese Querfront entwickelt, diese links-rechte Querfront. Ich erinnere an die Friedensmahnwachen, die sich als Friedensbewegung verstanden haben und es fertiggebracht haben, über den größten und brutalsten Krieg, der seit Jahren vor unserer Haustür stattfindet, nicht zu reden. Gemeint ist Syrien, weil offenbar hätte man da über die Falschen reden müssen. Also eine Friedensbewegung, deren Weltbild im Grunde genommen in zwei Sätzen zusammenzufassen ist. Erstens, wir werden von den Politikern und den Medien belogen und betrogen. Und zweitens, es gibt eine Ausnahme und das sind die russischen Politiker und die Medien. Und diese linksrechte Querfront, auch in Teilen der Linkspartei, also exemplarisch Sarah Wagenknecht, wer das Gastrecht missbraucht, hat das Gastrecht verwirkt. Schäuble spricht von Lawine, Lafontaine fordert Obergrenze und so weiter. Man kann also durchaus sagen, seit zwei Jahren explodieren Gewalt, Dumpfbackentum und Reaktion in einem Ausmaß, wie man sich das vorher nicht hätte vorstellen können. Soviel zur Einstimmung. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Dschihadismus sprechen? Nun, ich kann nicht Arabisch, das ist aus Wikipedia. Dschihad, Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz. Manche übersetzen es auch mit Krieg, manche nicht alle. Ich verwende den Begriff im Sinne von heiliger Krieg des islamischen Fundamentalismus gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Dieses Phänomen Dschihadismus ist ein modernes Phänomen. Es gibt Frühformen zum Beginn des 19. Jahrhunderts, aber seit Ende des 20. Jahrhunderts gibt es dann eine explosive Zunahme. Man kommt schon gar nicht mehr nach, ständig entstehen neue Gruppen und Terrorbanden. Ich habe hier einige aufgeschrieben, ganz bewusst den Iran auch hervorgehoben, weil man sollte bei aller Säusel- und Friedensrhetorik nicht vergessen, dass das iranische Regime mit Abstand die gefährlichste und stärkste Terrorbande auf dieser Welt ist. Schon ein erster Blick macht deutlich, dass Dschihadismus ein Phänomen der Moderne ist, dass, wenn man über Dschihadismus reden will, man also über diese Moderne auch reden muss. Und da muss man ein bisschen über die kapitalistische Moderne reden. Und ich rede im Folgenden überhaupt nicht über die Muslime oder über den Islamismus oder über die Araber, sondern ich rede über die Zerrissenheit der kapitalistischen Moderne, wie sie in die Welt gekommen ist und weiterkommt, und über Prozesse bewusstseinsmäßiger Art, die damit im Zusammenhang stehen, die auch in Europa stattgefunden haben und auch noch stattfinden. Die kapitalistische Moderne ist sehr zerrissen. Sie bringt einerseits im Vergleich zur personellen Clanherrschaft, die zuvor war, Freiheit und Gleichheit. Sie bringt andererseits neue Formen von Inhumanität und Krise, Befreiung aus Clanherrschaft und die Unterwerfung unter eine völlig neue Herrschaftsform, die abstrakte Herrschaft des Marktes, die schwer zu verstehen ist. Anspruch und Realpolitik fallen sehr weit oft auseinander. Man kann mit viel Recht von den Versprechen und den Verbrechen des Westens auch reden. Und diese zerrissene kapitalistische Moderne, die trifft nun im historischen Prozess, sag's nochmal, der in Europa, in Westeuropa zuerst stattgefunden hat, auf scheinbar intakte vormoderne Strukturen personeller Herrschaft. Es war alles immer in Ordnung, es war klar, wer oben und unten ist. Und diese kapitalistische Moderne wirft alles um, was bisher als sicher und fester Boden galt. Dieser Prozess, diese Revolution, diese Umwälzung wird wahnhaft ideologisch verarbeitet. Die Krisenbewältigung findet statt in Identitätsstiftung und Ressortiment. Wenn die ganze Welt um mich herum irgendwie zusammenbricht, die gewohnte Welt, dann stellt sich die Frage, wer bin ich eigentlich da noch, wo verorte ich mich und wer ist eigentlich daran schuld, dass es so kommt. Und dieses anti-westliche oder anti-moderne Ressortiment, wogegen richtet sich das eigentlich? Das richtet sich gegen die Zersetzung der Moral, gegen Materialismus im Sinne von, da geht es ja nur noch ums Geld und keine höheren Werte mehr, gegen sexuelle Befreiung in jeder Hinsicht, gegen Homosexualität ganz speziell, gegen die Emanzipation der Frau, gegen Säkularität, gegen die sogenannte Blasphemie, also die sogenannte Gotteslästerung, ganz schlimme, gegen den Atheismus, überhaupt gegen Individualität und Zerstörung der Gemeinschaft, Zerfall der Familie. Das sind so die Projektionen dieses Ressortiments. Und dieses Ressortiment gipfelt, wenn es zur vollen Entfaltung kommt, in der Antwort, wer ist denn an dem allem schuld, dass das in die Welt kommt? Das sind die Juden. Dieses anti-westliche, anti-moderne Ressentiment gipfelt regelmäßig im Antisemitismus. Ich rede noch gar nicht, ich sage es nochmal, von den Muslimen oder den Arabern, sondern ich rede von einem Prozess, der mit der kapitalistischen Moderne in die Welt kommt, der durchaus auch in Europa zuerst stattgefunden hat und stattfindet weiter. Wir kennen das aus vielen Zusammenhängen, zum Beispiel ist NSU nur erklärbar, wenn man die deutschen Zustände versteht. Es gibt ein verbreitetes reaktionäres Weltbild, das ist noch nicht die offene Barbarei, aber die offene Barbarei basiert auf dem verbreiteten reaktionären Weltbild. Und das findet natürlich unter islamischen Bedingungen oder in islamisch geprägten Gesellschaften und Communities genauso statt. Und da würde ich den Unterschied machen, Islamismus würde stehen für die verbreitete reaktionäre Islaminterpretation, patriarchale, antimoderne Islaminterpretation, und Dschihadismus, das wäre dann die islamistische Variante der offenen Barbarei. Da kurz ein Hinweis zur Verwendung des Begriffs Barbarei. Ich verwende ihn natürlich nicht in einer wissenschaftlich exakten Form, wobei ich glaube, dass es die gar nicht gibt. Das ist umstritten, dieser Begriff Barbarei. Ich glaube, es ist sinnvoll, diesen Begriff zu verwenden, und zwar ganz im umgangssprachlichen Sinne, in dem Verständnis von Barbarei ist ein Zustand allgemeiner Verrohung und die letzten Grenzen von Humanität und Zivilisation fallen. Man redet auch von der Nazi-Barbarei. Insofern denke ich, auch der Verdacht, es würde sich um ein eurozentristisches oder kolonialistisches Bild handeln, ist, glaube ich, zu zerstreuen. Dieser Islamismus, Dschihadismus, welche Werte vertritt er denn? Da fällt zum einen auf, dass bürgerlich-demokratische Freiheiten sehr gering geschätzt werden. Dass das Individuum direkt verachtet wird. dass man sich für die Gemeinschaft aufopfern will. Gemeinschaft, ein ganz großer Stellenwert. Dann ein Kult um die natürlich männlich besetzte Ehre, ausgeprägte Homophobie, Frauenfeindlichkeit, ein Anti-Intellektualismus, Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation in jeder Form, ein personalisierender Pseudo-Antikapitalismus, da sind die paar Gierigen, die sind an allem schuld, überhaupt ein Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse, ein Hass auf den Westen, die Juden und den jüdischen Staat, die Rekrutierung verrohter Gewalttäter und eine ausgeprägte Todesaffinität. Und wenn man das mal so auf sich wirken lässt, ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann kennt man das doch irgendwoher. Das ist doch alles nicht so neu. Nun, das hat auffällige Parallelen und Schnittmengen zum Faschismus. Das ist der faschistische Charakter. Islamismus und Dschihadismus haben natürlich mit dem Islam zu tun. Der Dschihadismus entsteht nun mal nicht in den Elendsgebieten von Rio de Janeiro oder im Kongo. Er entsteht da, wo Islam prägend ist. Und gleichzeitig haben sie aber auch mit der kapitalistischen Moderne zu tun. Und es gilt, dies beides zu verstehen, beide Seiten sozusagen im Blick zu haben. Dieses reaktionär-religiöse Umfeld, das verweist auf den Zusammenhang mit dem Islam. Aber die durchaus interessante und auch wachsende Anzahl von Konvertiten verweist natürlich auf ein anderes Phänomen, nämlich auf eine wachsende Attraktivität des religiösen Fundamentalismus für westlich geprägte Menschen, für Menschen, die in diesen Gesellschaften hier im Westen aufgewachsen sind. Zwar mal ein kleines Spielchen. Ich lese jetzt immer ein paar Zitate vor und Sie oder ihr dürft raten, Neues Testament, Altes Testament oder Koran. Ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig, wie es sich geziemt in dem Herrn. Altes Testament, Neues Testament, Kolosser 3, 18. Wollt ihr euch denn mit Männern abgeben und darüber vernachlässigen, was euer Herr euch in euren Gattinnen geschaffen hat? Nein, ihr seid verbrecherische Leute. Gibt es Vorschläge? Koran? Stimmt, Sure 26. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Desselbigen gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzet in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande gewirket und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Neues Testament, Römer 1. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir. Okay, Koran, das sagt Jesus. Das sagt Jesus. Lukas 19, 27. Heerscharen von Theologen bemühen sich, das zu erklären. Ne? Das sagt Jesus. Habe ich noch ein schönes, längeres? Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt in das ewige Leben, als mit beiden Händen in das unauslöschliche Feuer der Hölle. Wenn dich dein Fuß auf Abwege führt, dann hack ihn ab. Es ist besser für dich, mit nur einem Fuß zum ewigen Leben zu kommen, als mit beiden Füßen geradewegs in die Hölle zu marschieren. Wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus. Es ist viel besser, einäugig in Gottes neue Welt zu gelangen, als mit zwei gesunden Augen schließlich ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Dort wird die Qual nicht enden und das Feuer nicht verlöschen. Ja, ihr habt schon was gelernt. Ja, das sagt Jesus. Das sagt Jesus. Das könnte man noch länger treiben. Dieses Spiel ist immer wieder also lustig und bringt viel Erkenntnis. Natürlich gibt es auch ein paar gute Sprüche und da habe ich dann auch noch zwei und dann hören wir mit dem Spielchen auf. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israel verordnet, dass wer eine Seele ermordet, ohne dass er einen Mord oder eine Gewalttat im Land begangen hat, soll sein wie einer, der die ganze Menschheit ermordet hat. Und wer einen am Leben erhält, soll sein, als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten. Das steht im Koran. Und nicht wenige Musliminnen leiten daraus eine Art muslimisches Nächstenliebe-Gebot für sich ab. Und das kennt jeder, ne? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das weiß doch jeder, wo das steht. Nee, das weiß eben nicht jeder, das steht im Alten Testament. 3. Mose 19, 18, da steht das. Also nochmal zum Mitschreiben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, 18. Und Jesus beruft sich später nur drauf. Der sagt, das, was da in den alten Schriften steht, das stimmt. Ja, das ist gut. Also so viel zur verbreiteten Vorstellung vom alttestamentarischen Rachegott und vom neutestamentarischen Gott der Liebe. Wir kennen die Religionen überhaupt nicht. Das betrifft sowohl die Religionsanhängerinnen wie die Religionsgegnerinnen. Die allermeisten kennen die Religionen und die Heiligen Schriften überhaupt nicht. Was wir kennen, sind verbreitete, gängige Interpretationen Heiliger Schriften. Das ist aber ein großer Unterschied. Ich komme ja aus Stuttgart. Wir sind ja hier gesegnet mit diesen besorgten Bürgern, die der Meinung sind, dass die Landesregierung ihren Kindern Pornofilme im Unterricht zeigt und die dann regelmäßig dagegen demonstrieren. Das sind zu 80% Christen, fundamentalistische Christen. Also um Stuttgart rum gibt es so viele Evangelikale, man spricht auch so vom Piet Kong. Und die versammeln sich da, ja, tausende Christen. Soll ich nun sagen, schaut her, so ist das Christentum, schaut her, so sind die Christen, ich würde vielen Christen nicht gerecht werden. In Frankreich, in Italien, Massenbewegung mit Hunderttausenden, mit starker Unterstützung, organisatorischer Unterstützung und ideologischer Unterstützung der katholischen Kirche. In Sachsen gibt es jetzt einen evangelischen Landesbischof, keinen Evangelikalen, den Chef der protestantischen Kirche in Sachsen, der sich offen gegen Homosexualität ausspricht. Die Bibel sieht die Homosexualität nicht als Gottes Willen. Hier sehen wir einen evangelikalen Hassprediger in Ruanda, der mit der Bibel in der Hand dazu aufruft, Homosexuelle zu ermorden. Schaut her, so sind die Christen. Naja, man würde vielen Christen nicht gerecht. In Zentralafrika schlachten christliche Milizen Muslime ab. So sind sie, die Christen. In den Philippinen wurde demokratisch jetzt ein Mann zum Präsidenten gewählt, Rodrigo Duterte, der sich damit brüstet, dass in seiner Zeit als Bürgermeister schon ein Haufen sogenannte Kriminelle ermordet wurden, und er findet das gut. Und er hat es gleich angekündigt, dass es noch viel mehr werden, wenn er Präsident wird. Und jetzt heute wird er zitiert in der Presse, dass auch Journalisten, die nicht die Wahrheit schreiben, damit rechnen sollten, dass man sie halt umbringt. Wenn sie die Wahrheit schreiben, dann passiert ihnen nichts, ja. Dieser Mensch wurde in einer demokratischen Wahl gewählt, auf den Philippinen. Die Philippinen sind das Land weltweit mit den meisten Gottesgläubigen. 93,5% aller Einwohner der Philippinen sagen, ja, ich glaube an Gott. Die wenigsten Atheisten weltweit, 0,7%. Ja, und von diesen Gottesgläubigen sind 95% christlich und 5% islamisch. Der Islam, Sinem Tesyapa, türkische Radiomoderatorin, begründet Solidarität mit Israel, mit dem Islam. In Bezug auf den Zionismus ist es wiederum wichtig, dass Muslime auf das Wissen zurückgreifen, das ihnen Gott im Koran darüber gegeben hat. Nach dem Koran möchte Gott, dass das jüdische Volk im heiligen Land lebt. O mein Volk, tretet in das heilige Land ein, das Gott euch bestimmt hat, und kehrt nicht den Rücken, sonst würdet ihr als Verlierer umkehren. Sure 5, 20, 21. Für diese Interpretation ihrer Heiligen Schrift wird die Frau von den Islamisten gehasst bis in den Tod. Soll ich nun der Frau sagen, ich weiß aber besser, was der Islam ist? Religion ist eine vollkommen subjektive Angelegenheit, und Religionsanhängerinnen legen ihre Heiligen Schriften, wie auch immer sie das hinkriegen, ich kann das oft nicht ganz nachvollziehen, aber sie legen ihre Heiligen Schriften außerordentlich unterschiedlich aus, und das trifft im Prinzip auf alle Religionen zu. Also den Islam, den gibt es genauso wenig wie das Christentum. Es gibt die Musliminnen und Muslime, es gibt mehr oder weniger orthodoxe und reaktionäre Auffassungen. Im Prinzip in allen Religionen. Also die Essentialisierung, der Islam ist so und so, führt genauso auf Abwege wie die Essentialisierung, das Christentum ist so und so. Nun gibt es in der sogenannten Islamdebatte so ein paar Sätze und Behauptungen, die kommen so klar und deutlich daher. Und die muss man aber doch ein bisschen hinterfragen, weil wenn man sie ein bisschen beleuchtet, wird nämlich klar, dass sie vielleicht doch gar nicht so deutlich sind. Einer dieser vermeintlich so klaren, bestimmten Sätze ist der da. Man kann nicht trennen zwischen Islam und Islamismus. Der Satz ist sehr interpretierbar. Was ist damit gemeint? Ist damit die Binsenweisheit gemeint, dass der Islamismus natürlich was mit dem Islam zu tun hat? Genauso wie die Evangelikalen was mit dem Christentum zu tun, das ist ja klar. Oder ist damit gemeint, Islam und Islamismus sind dasselbe? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Aussagen, die aber beide unter der Überschrift, man könne nicht trennen zwischen Islam und Islamismus, gehandelt werden. Also ein Satz erweist sich bei näherer Betrachtung als außerordentlich changierend und interpretierbar. Islamkritik. Na klar, Kritik. Natürlich Kritik. Der Karl Marx wird mal von der Illustrierten so einer Befragung nach seinem Lieblingsmotto gefragt. Und dann sagt er, de omnibus dubitandum est, das ist mein Lieblings. An allem ist zu zweifeln. Also Kritik, natürlich. Das betrifft auch den Islam. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass man in der gesellschaftlichen Realität, in der wir uns bewegen, es jede Menge Islamkritikerinnen gibt, die alles andere als Kritikerinnen sind. Das muss man berücksichtigen. Die Moslemhasser. Es gibt keine Moslemhasser. Es gibt nur Islamkritik. Deswegen muss man, wenn man wirklich Islamkritik betreiben will, durchaus aufpassen, dass man sich von bestimmten Leuten und Strömungen sehr deutlich absetzt. Die Position der Moslemhasser ist, es gibt keinen gemäßigten Islam und es kann keinen geben, weil der Islam ist so. Das sagen übrigens ganz genauso die Islamisten. Und manchmal gibt es auch im vermeintlich reflektierteren linken Diskurs ähnliche Tendenzen, die da einfach sagen, der Islam ist halt so und diese Tendenzen können sich nach meinem Dafürhalten nur noch sehr schwer von der AfD wirklich abgrenzen. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht da landet, wenn man von dem Islam redet, der Islam ist halt so. Das ist jetzt eine Pegida-Demo. Der Islam ist die Pest des 21. Jahrhunderts. Das hier sind zwei sehr unterschiedliche Aussagen. Also Aussage Nummer 1, im Islam sind konservative, orthodoxe, patriarchalische und reaktionäre Strömungen und Interpretationen weit verbreitet. Und Aussage 2, im Islam sind aufgeklärtere und emanzipiertere Strömungen und Interpretationen prinzipiell unmöglich. Der erste Satz beschreibt eine Tatsache. Ja, es ist so. Extrem orthodoxe, konservative Auffassungen sind weit verbreitet. Das ist ein Fakt. Der zweite Satz ist eine Essentialisierung. Er sagt, der Islam ist so und kann überhaupt nicht anders sein. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sätze. Wenn der Islam so sei und nur so sein kann und nur islamistisch sein kann, dann sind die periodischen Massenaufstände gegen den iranischen Gottesstaat nicht vorstellbar. Entweder sind die Millionen Menschen, die zum letzten Mal 2009 ihr Leben aufs Spiel setzen, im Aufstand gegen dieses verbrecherische Regime, alles Christinnen und Atheistinnen. Da das nicht anzunehmen ist, haben sie wahrscheinlich eine etwas andere Interpretation des Islams als die Herrscher des Iran. Islamophobie, ein Begriff, vor dem ich nur warnen kann, der weit verbreitet ist, aber viel mehr vernebelt als erklärt. Ich bin kein Psychologe, ich werde hier keinen Vortrag halten können über Phobie. Umgangssprachlich gilt ein Phobiker einer, naja, der ist ein bisschen krank. Ja? Und das Kritiker einer Religion krank sind, das wollen uns Religionsvertreter schon ewig und immer erklären. Islamophobie ist ein Kampfbegriff und dass so viele Linke auch auf diesen Begriff hereinfallen, hat damit was zu tun, dass viele Linke seit Jahrzehnten die Religionskritik weitgehend entsorgt haben. Sonst könnte das nicht passieren, dass man auf so einen Begriff reinfällt. Wenn man unbedingt mit der Phobie es haben will, dann bitte Muslimophobie, weil dann wird klar, dass es um Menschen geht. Weil es gibt einen ganz zentralen Satz, der eine gute Richtschnur ist in dieser ganzen verwickelten, komplizierten Islam-Debatte. Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Menschen, die wegen ihres Glaubens bedroht und diskriminiert werden, sind natürlich zu beschützen und das gilt für alle Musliminnen und Muslime auch genauso, selbstverständlich. Aber das heißt nicht, dass Religionen vor Kritik zu schützen sind. Da muss man trennen. Und das wird oft auch aus einem gut gemeinten Antirassismus vermischt, weil man meint, man sei Rassist, wenn man den Islam kritisiert. Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen, aber nicht Religionen vor Kritik. Ich werde immer so ein paar Essentials für antifaschistische Arbeit heute aus meiner Sicht einflechten. Da wären wir eigentlich beim ersten, und das würde heißen, im Blick auf den Islam und die Islamdebatte sollte man möglichst zwei Fallen vermeiden. Die erste Falle ist der Kulturkampf gegen den Islam, weil der Islam ist so. Und die zweite Falle ist Kritikverbot. Man darf Islam nicht kritisieren. Das wäre so ein erstes Essential. Thilo Sarrazin, der sagt, und das sind jetzt alles wörtliche Zitate, Menschen, die keine produktive Funktion haben und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produzieren. Er sagt, meine Vorstellung wäre generell kein Zuzug mehr, außer für Hochqualifizierte, perspektivisch keine Transferleistungen mehr für Einwanderer. Gilt auch für Thilo Sarrazin wie für jeden. Jeder darf eigentlich jeden Blödsinn sagen, den er will, und das ist auch gut so. Das Problem ist nur, auf dem Höhepunkt des Sarrazin-Hypes vor 6 Jahren stimmen 56% der Befragten Thilo Sarrazin zu. Und nur 28% sagen ganz klar Nein. Nur 28%, das war vor 6 Jahren schon. Vor einigen Jahren in der Schweiz die Minarettabstimmung, also Verbot von Minarettbauen. Hier ein Plakat dieser Kampagne. Es springt natürlich ins Auge, dass die Minarette schon wie bedrohliche Raketen aussehen. 57% stimmen dafür in einer urdemokratischen, direktdemokratischen Wahl. Man sollte sich keine Illusionen darüber machen, wie entsprechende und andere Volksabstimmungen auch in Deutschland ausgingen. Und dieser Diskurs, der läuft dann ungefähr so, das ist jetzt so ein Aufkleber von dieser Ekelseite PI News, Politically Incorrect. Das geht dann so, also gestern war es ja noch relativ bunt, aber heute wird es immer schwärzer und morgen werden uns die im eigenen Land überrannt haben. Nun gibt es diesen alten rassistischen Diskurs, wonach wir sozusagen die höher entwickelte Rasse sind und die unter uns stehen, fast nicht mehr, und der ist doch weitgehend diskreditiert. Es gibt einen anderen Diskurs und der beruft sich ganz stark auf Demokratie und Menschenrechte. Der sagt, wir sind ja durch die Aufklärung gegangen. Wir stehen für Demokratie und Menschenrechte und die stehen halt nicht dafür. Und deswegen, also die Menschenrechte haben einen ganz zentralen Stellenwert in diesem antimuslimischen Diskurs. Nur, wenn es dann drauf ankommt, wenn es konkret wird mit den Menschenrechten, dann geht es so. Zitat Alexander Gauland, ja, die Menschen wollen nicht gesagt bekommen, das können wir doch nicht machen, das ist gegen die Menschenrechte, sondern sie wollen ganz deutlich hörbar von den Politikern eine Aussage haben, wer passt zu uns und wer nicht. Und damit hat Gauland natürlich völlig korrekt die Geisteshaltung sehr, sehr vieler Menschen zum Ausdruck gebracht. Also die Menschenrechte werden vor sich hergetragen mit diesem Ressortiment und gleichzeitig, wenn es konkret wird, dann heißt, was jucken uns eigentlich die Menschenrechte. Und diese Haltung, was jucken uns die Menschenrechte, die ist eben auch auf der Linken erschreckenderweise durchaus auch anzutreffen. Als Sarah Wagenknecht diesen Spruch losgelassen hat, wer sein Gastrecht missbraucht, der hat sein Gastrecht eben auch verwirkt, wurde sie ja, das muss man der Linkspartei dann schon lassen, auch innerhalb der Linkspartei heftig dafür kritisiert. Es wurde ja vorgehalten, dass Gastrecht kein juristischer Begriff sei und dass es nicht geht. Und dann ist interessant, wie sie sich verteidigt. Naja, sagt sie, das stimmt ja schon irgendwie, ist juristisch nicht ganz korrekt, ja, mit dem Gastrecht, aber die große Mehrheit empfindet das halt anders und sie nimmt es nicht zurück. Das heißt, was ist da gesagt? Da ist gesagt, wenn die Mehrheit die Menschenrechte abschaffen will, dann schaffen wir sie halt ab. Das ist da gesagt. Entsprechend frohlockt die AfD und Gauland sagt dann, sehr erfreulich zu sehen, zu wie viel Realpolitik die Linken manchmal fähig sein können. Ein kurzer Hinweis auf den Charakter dieses antimuslimischen Ressortiments, davon spreche ich eigentlich lieber, also das wäre der Gegenbegriff zu der Islamophobie, der nur vernebelt. Manchmal heißt es ja auch, naja, dieses Ressortiment gegen Muslime, das ist halt so die stinknormale Fremdenfeindlichkeit, die wir so kennen. Da ist natürlich viel drin von der stinknormalen Fremdenfeindlichkeit, aber es ist auch gleichzeitig mehr drin. Es geht an einigen Punkten auch darüber hinaus. Zum einen ist es dieser verlogene Menschenrechtsdiskurs, der da eine wichtige Rolle spielt. Zum anderen beinhaltet dieses Ressentiment Elemente von Verschwörungstheorie. Das gipfelt dann in der Parole die Gebärmutter als Geheimwaffe des Islam. Die haben einen Plan und in wenigen Jahren oder Jahrzehnten werden sie uns majorisiert haben. Dann sind wir die Minderheit im eigenen Land. Es ist aber auch eine Mischung aus Hass und Neid auf diese islamistische Gemeinschaft, in der es so schön patriarchal noch funktioniert, wie man es selber gerne hätte. Also ist also auch ein gewisser Neid dabei. Und es hat eine spezifisch deutsche Entlastungsfunktion, weil man kann wunderschön sagen, schaut her, das sind doch die Antisemiten. Das sind die Antisemiten, wir doch nicht. Und wir stehen auf der richtigen Seite. Also dieses antimuslimische Ressentiment ist mehr als die altbekannte Fremdenfeindlichkeit. Ja, und die sich da so behaken, die glauben, zwischen ihnen lägen Welten, die sind ähnlicher, als sie selbst glauben. Die einen machen die Scharia-Polizei und die anderen machen die Hulizei. Das ist genau die gleiche Geisteshaltung. Das ist genau die gleiche Geisteshaltung. IS hat angekündigt, dass er das deutsche Kanzleramt verbrennen will, ja, soll in Flammen aufgehen. Jetzt schreibt eine ganz rechte Seite, nennt sich Deutsche Revolution, endlich mal gute Nachrichten. Aber nur, wenn Merkel und die anderen Verräter drin sind. Ja. Die sind sich ähnlicher, als sie glauben. Mina Ahadi, die Sprecherin vom Zentralrat der Ex-Muslime, hat kürzlich einen offenen Brief an die AfD geschrieben, den ich empfehle, sehr zu lesen. Petri hatte sie eingeladen, sie hat die Einladung zurückgewiesen und hat das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Auch wenn sich die AfD öffentlich zur humanistischen Tradition der Aufklärung bekennt, bleibt dies ein Lippenbekenntnis. Denn im Grunde genommen vertritt sie eine ähnlich autoritäre, homophobe und sexistische, kurz menschenfeindliche Position wie die ultrakonservativen Islamverbände. Mit ihrem traditionell patriarchalen Familienbild, ihrer Aversion gegen eine fortschrittliche Sexualerziehung und ihrer rückständigen Haltung zu Menschenrecht und Wissenschaft träumt ihre Partei den gleichen fundamentalistischen Traum wie die Islamisten. Sie beide reduzieren Menschen auf Gruppenidentitäten, statt einzelne Menschen als Individuen in ihrer Unterschiedlichkeit ernst zu nehmen. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, was so die islamistischen, dschihadistischen Werte sind, ja, dann fällt doch auf, dass es enorme Schnittmengen zwischen dem islamistischen und dem rechtspopulistischen Weltbild gibt. Keine Deckungsgleichheit, aber ins Auge springende enorme Schnittmengen. Ein zweites Essential für Antifa: gegen rechts heißt heute gegen Nazis, gegen Rechtspopulisten und gegen Islamisten. Unter dem geht Antifa heute nicht mehr. Die Uni Leipzig dokumentiert eine Untersuchung, die über Jahre geht, kumulierte Stichprobe von 2002 bis 2012 und stellt den Leuten vier Fragen, die nach dem berühmten Muster zu beantworten sind. Ich lehne völlig ab, teils, ich lehne überwiegend ab, ich lehne, stimme voll und ganz zu. Bei diesen vier Fragen ist die Rubrik "Ich lehne völlig ab" die interessanteste. Denn wenn jemand eine Aussage nur überwiegend ablehnt, dann heißt es ja, naja, irgendwas könnte ja noch dran sein. Oder in einer zugespitzten Situation überlege ich es mir vielleicht noch anders. Die Aussage, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, lehnen nur 49,7% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, lehnen nur 48,9% aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Diese Aussage lehnen nur 34,1% aller Deutschen völlig ab. Und wir sollten endlich wieder mehr Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Da sind es dann noch ganze 15,9%, die diese Aussage völlig ablehnen. Und mit diesem Volk will nun die AfD Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild haben. Es fällt auf, niemand redet so viel von Demokratie als die AfD-Politiker. Und die wissen warum. Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich das Ergebnis von Volksabstimmungen in Deutschland vorzustellen, zum Beispiel Todesstrafe für Kinderschänder, kriminelle Ausländer ausschaffen, Verbot von Moscheen und Minaretten, Arbeitsplätze nur für Deutschland, Asylanten raus, kein Geld für Sozialschmarotzer. Na, wie würden denn solche Volksentscheide ausgehen? Finger weg von direkter Demokratie, wo irgendwo noch ein klein bisschen Sympathie für direkte Demokratie ist. Finger weg. Finger weg. Die Losung der direkten Demokratie wird zum Kampfprogramm gegen Humanität und Menschenrechte. Das demonstriert niemand deutlicher als die AfD. Was große Teile der Bevölkerung wollen, wird auch sehr deutlich in der Reaktion auf Merkels berühmten Satz, wir schaffen das. Die verbreitete Antwort, nee, wir können das nicht schaffen und so, die soll man nicht so ernst nehmen. In Wirklichkeit gibt es eine weit verbreitete Haltung, die sagt, wir wollen das gar nicht schaffen. Wir wollen das überhaupt nicht schaffen. Das ist das wirkliche Problem. Das sagen jetzt nicht nur Nazis sein, das sagt auch Gauland, ja, und er kriegt Riesenbeifall, wenn er skandiert, wir wollen das gar nicht schaffen. Das ist das Problem. Es gibt keine Flüchtlingskrise. Es gab noch nie eine Flüchtlingskrise. Erst die rassistische Reaktion auf die Flüchtlinge schafft die Krise. Eines der reichsten Länder der Welt hätte mit relativ geringem Aufwand, könnte sie diese herausfordernden Flüchtlinge bewältigen. Erst die rassistische Reaktion auf die Flüchtenden, die schafft die Krise. Man müsste also über eine Rassismuskrise reden. Über die Krise wird aber nicht geredet. Aber das müsste man tun. Diese Debatte müsste man führen. Hintergrund ist eine weit verbreitete Haltung und das ist die. Sollen Sie doch verrecken, Hauptsache unsere Turnhalle ist auf. Die wenigsten sagen das laut und deutlich. Einige sagen es verdrückt. Und viele, sehr viele machen sich vor, dass sie diese Haltung eigentlich gar nicht hätten und belügen sie selbst, weil im Prinzip haben sie diese Haltung. Das ist das Problem. Wir wollen gar nicht. Die AfD ist ja sehr gegen das Öffnen von Grenzen, aber eine Grenze will sie auf jeden Fall öffnen und sie arbeitet auch erfolgreich daran, diese Grenze zu öffnen, immer weiter zu öffnen und das ist die Sagbarkeitsgrenze, was mittlerweile alles schon im öffentlichen Raum sagbar ist. Und damit hat diese Aufregung der sogenannte Lügenpresse zu tun. Ja Mensch, die schreiben ja gar nicht das, was ich denke. Die sind nur dann keine Lügenpresse, wenn sie das schreiben, was ich denke. Anfang der 90er Jahre, damals die Pogrome, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mannheim-Schönau und so weiter, da kam diese Wutformel von der Lügenpresse nicht auf. Damals hat, wer sich erinnert, die Bild-Zeitung und andere massiv mitgehetzt, was heute anders ist. Aber heute braucht man nicht mehr die Bild-Zeitung. Heute kann jeder Facebook bedienen und man kann sich unmittelbar im Überbietungswettbewerb menschenverachtenden Hasses seiner Anzahl und Stärke vergewissern. Was richtig ist, das ist das, was ich und meine Gesinnungsgenossen auf Facebook schreiben und alles andere ist Lügenpresse. Wir können uns ja mittels Facebook und anderen Medien direkt vernetzen und uns bestätigen. Das ist richtig. Also am besten ist natürlich ein Zustand, wo kein Sexismus, Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus in den Köpfen ist. Am zweitbesten ist es, wenn man sich wenigstens nicht traut, das rauszulassen. Den besten Zustand, den hatten wir noch nie. Der zweitbeste hat oft einigermaßen gehalten. Aber damit ist es jetzt vorbei. Jetzt kommt der Dreck raus, der schon lange in den Köpfen und Bäuchen war. Jetzt traut man sich. Und dafür steht die AfD. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und diese vermeintlichen Rebellen, die kriegen den Hals nicht voll. Wenn einmal die Grenze aufgemacht ist, dann kriegen sie den Hals nicht voll und jagen eine Sau nach der anderen durch das Dorf. Man erinnert sich noch, es war doch noch gar nicht lange her. Da wurde die AfD groß und bekannt, da ging es um den Euro, der Euro oder dann die Griechen. Ja, kann sich noch wer erinnern? Ist noch gar nicht so lange her, da waren es die Griechen. Ja? Dann hatte man das nächste Thema, die Flüchtlinge. Je mehr die Forderungen erfüllt werden und die deutsche Politik immer mehr die Grenzen de facto zumacht, obwohl Merkel immer noch versucht, das freundliche Gesicht aufzusetzen, dann wird das Thema tendenziell wieder uninteressant, haben wir das nächste Thema. Und das ist der Islam. Ja? Dann jagt man eben die nächste Sau in das Dorf. Und was kommt als nächstes? Die Gierigen, die an allem schuld sind. Auch da gibt es schon viele Ansätze, gerade auch unter diesem sogenannten Rechtspopulismus. Die Juden, das wäre die nächste Steigerung. Auch das hört man vereinzelt schon, wenn es auch im Wesentlichen noch hält, diese Vorstellung, man dürfe in Deutschland nichts gegen Juden sagen, aber auch das bröckelt. Und das, was da vorgeht, das nennt man die konformistische Rebellion. Wir sind mitten in der konformistischen Rebellion. Dieses Herrschaftsgebilde, dessen Teil wir sind und das so schwer zu verstehen und zu überwinden ist, aus Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital. Wer das für Natur hält, für vollkommen unhinterbar, weil die Welt ist so und es kann nur so sein, der, und das tun die allermeisten Menschen, der hat zwei Möglichkeiten. Wenn er mit Krise, auch mit persönlichen Abstiegsängsten und Problemen konfrontiert ist, die dieses System hervorbringt, dann hat er zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, also ist es halt so, so ist die Welt und ich füge mich ein und geht halt nicht anders, muss sehen, wie ich zurechtkomme. Oder er fantasiert sich schuldige Bösewichter und Verschwörungen zusammen, die an alledem schuld sind, fordert autoritäre Krisenlösungen statt grundlegender, wirklicher gesellschaftlicher Veränderungen und versinkt schlimmstenfalls im antisemitischen Vernichtungswahn. Das ist die konformistische Rebellion. Und diese konformistischen Rebellen hassen nichts mehr als die wirkliche Rebellion. Sie hassen nichts mehr als wirkliche emanzipatorische Rebellion. Meuthen, der gleichberechtigte Sprecher mit Petri, kriegt auf dem Bundesparteitag jetzt in Stuttgart für eine Passage den mit Abstand größten Beifall. Er skandiert: Wir wollen weg vom links-rot-grün versifften 68er Deutschland. Es hält die 2000 nicht mehr auf den Stühlen. Sie springen auf, sie jubeln, sie klatschen minutenlang Beifall. An keiner Stelle gibt es auf diesem Parteitag mehr Beifall als da. Die 68er-Bewegung, Rebellion, hat sicher auch ihre problematischen Seiten, überhaupt keine Frage. Aber sie wirkt bis heute. Das ist jetzt ein halbes Jahrhundert her, sie wirkt bis heute. Und dass sich heute Millionen Nachgeborene nicht wirklich vorstellen können, die miefigen, spießigen, ekelhaften Reaktionären, lustfeindlichen, gewalttätigen, verklemmten Verhältnisse in der Vor-68er Zeit, das verweist darauf, dass die 68er Bewegung durchaus, ja, ich möchte sagen, segensreiche Auswirkungen bis heute hat. Also dass durchaus emanzipatorisches Potenzial in dieser 68er Bewegung war bis heute. Und wo wirklich emanzipatorische Rebellion ist, das wird vom konformistischen Rebellen gehasst ohne Ende. Es ist kein Zufall, dass Meuthen, wenn er gegen die 68er hetzt, den größten Beifall kriegt. Konformistische Rebellen können mit wirklicher Rebellion überhaupt nichts anfangen, im Gegenteil, sie hassen sie. Und in dieser Verfassung schlummert ein unheimlich großes Gewaltpotenzial, das muss einem klar sein. Als die Schießbefehlparolen von Petri und von Storch bekannt wurden, da sind die Umfragewerte dieser Partei nicht etwa gesunken, sie sind weiter gestiegen. Eine Umfrage vom Februar, 29% der Deutschen halten es für gerechtfertigt, unbewaffnete Flüchtlinge mit Waffengewalt am Grenzübertritt zu hindern. Nur 57% sagen klar Nein. Da gibt es dann solche Sachen wie auf Facebook, wo dann jemand Waffen verkauft, noch Schreckschusswaffen, mit dem Titel Migrantenschreck. Wenn der Staat nicht in der Lage oder willens ist, die Bevölkerung zu schützen, dann muss sich das Volk eben selbst behelfen. Ein Kernsatz dieser Verfasstheit: Es gibt immer mehr Bürgerwehren, die Terror gegen Flüchtlinge verbreiten, die zum Teil auch ins Visier der Staatsbehörden schon kamen, die Freitaler Bürgerwehr zum Beispiel. Und was macht die AfD? Die AfD verteidigt diese Bürgerwehren. Die AfD ist der parlamentarische Arm, der diese Bürgerwehren schützt. Hier eine Presseerklärung vom AfD im Sächsischen Landtag: Die Bürger fühlen sich durch den Staat nur noch unzureichend geschützt und nehmen den Schutz selbst in die Hand. Nun zu suggerieren, alle Bürgerwehren seien rechts und unterwandert, ist unfair. Der Eigenschutz wäre in diesem Maße unnötig, wenn die sächsische Regierung ihrer Pflicht nachkommen würde. Also die AfD ist der parlamentarische Arm dieser Bürgerwehren. In Stuttgart im neu gewählten Landtag ist ein SPD-Politiker, der einer neu gewählten AfD-Abgeordneten nicht die Hand geben will und stattdessen mit ihr über ihre sexistischen, rassistischen Positionen diskutieren will. Das wird zufällig gefilmt, das steht auf Facebook. Er wird danach mit Hasskommentaren überladen. Er hat jetzt Polizeischutz. Wer gegen die AfD ist, muss ermordet werden, hat der gesagt bekommen. Ein unglaubliches Gewaltpotenzial. Selbst das BKA warnt vor dem Entstehen rechter Terrornetzwerke. In diesem Programm, das die AfD jetzt beschlossen hat, gibt es nur einen einzigen Punkt, an dem sie die Rechte erweitern wollen, an dem sie mehr Rechte wollen. Und das ist das Waffenrecht. Das Waffenrecht muss nicht verschärft werden. Ein liberaler Rechtsstaat muss seinem Bürger vertrauen. Ein strengeres Waffenrecht wäre ein weiterer Schritt in die Kriminalisierung unbescholtener Bürger und in den umfassenden Überwachungs- und Bevormundungsstaat. Hier eine Seite von Waffennarren, Law, Guns and Freedom. Nicht zufällig, dass die mit solchen Zitaten werben, wie hier unten. Die Rechtsstaatlichkeit ist die gefährlichste Idee, die jemals über die Menschheit gebracht wurde. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass neben der Kanzlerin das größte Hassobjekt der Justizminister ist. Das ist kein Zufall. Also sehr, sehr vielen Leuten ist in Sachen unveräußerliche Rechte des Einzelnen und Schutz des Individuums und der Minderheit vor der Mehrheit weniger zu trauen als dem halbwegs funktionierenden bürgerlichen Rechtsstaat. Das ist leider so, aber es ist Fakt. Sehr vielen Menschen ist weniger zu trauen. Direkte Demokratie à la AfD, das ist das Programm der Abschaffung des Rechtsstaates im Namen des Volkes. Da muss man sich drüber im Klaren sein und dazu muss man sich positionieren. Deswegen wäre ein drittes Essential für antifaschistische Arbeit heute, dass bürgerlich-demokratische Zustände gegen die direkte Demokratie oder die Herrschaft des Volkswillens zu verteidigen sind. Man muss aus den Fehlern der Linken in der Weimarer Republik lernen. Nun ist das mit dem Rechtsstaat natürlich aber so eine Sache. Er ist zwar besser als andere Staatsformen, ist natürlich aber als Staat natürlich repressiv in vieler Hinsicht und ist natürlich weit entfernt von wirklicher Emanzipation. Gleichzeitig ist er reaktionäres Hassobjekt. Er bedarf auch funktionierender Kapitalverwertung. Es gibt, ist ja nicht einfach so, da ist der gute Rechtsstaat, da ist alles gut, sondern nur da, wo es einigermaßen funktionierende Kapitalverwertung noch gibt, gibt es auch einigermaßen Rechtsstaaten und nicht umgekehrt. Und das mit der Kapitalverwertung ist ein Problem, die Krise, die seit 2008 ja nicht aufhören will. Es wird immer deutlicher, dass das alles auf einem sehr wackeligen Grund. Die Krise will seit 2008 nicht mehr enden. Armut, Perspektivlosigkeit, Abstiegsängste greifen um sich und die Krise wird eben von vielen nicht als Folge der Systemzwänge der Kapitalverwertung verstanden, sondern als das Werk gieriger Bösewichte. Das Ressortiment grassiert. Deswegen ist es auch ganz wichtig, die Krise und den Charakter dieser ökonomischen Krise zu verstehen. Und dazu habe ich auch Literatur mitgebracht, wie angekündigt. Da gibt es zum einen hier die große Entwertung, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind, von Ernst Lohhoff und Norbert Tränkle. Das nach meinem Kenntnisstand mit Abstand beste Buch, das diese Krise, diese aktuelle Krise analysiert und erklärt, ohne irgendwie mit gierigen Bankstern und bösartigen neoliberalen Politikern zu kommen, sondern eine Analyse der Systemzwänge, Widersprüche macht des Kapitalismus unter Bedingungen der Globalisierung und der Mikroelektronik. Und dann Oldie but Goodie, Manifest gegen die Arbeit, ein Text von 1999, dem man das ein bisschen anmerkt, der aber im Prinzip nach wie vor absolut zutreffend ist und ein Einstieg in eine reflektierte Kapitalismuskritik ist immer noch eine Arbeitskritik. Ja, diese beiden Plakate, wortgleich NPD und AfD, wir sind nicht das Weltsozialamt, die macht ja zwei Seiten deutlich. Die macht auf der einen Seite Deutschland, wir wollen nicht, dass wir für euch alle zahlen wollen, aber sie macht natürlich auch so eine Sympathie deutlich für das Soziale. Also das Soziale will man ja eigentlich schon irgendwie, nur nicht für die, aber für uns schon. Es gibt ja sehr lobenswerte, wirklich löbliche Anstrengungen, so von Linken, Sozialdemokraten, auch Gewerkschaften, nun die AfD als kalt und unsozial darzustellen. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie Verdi das so macht, mit Flugblättern, die dann auch in die Betriebe und Verwaltungen kommen. Das ist sicher löblich. Die Frage ist, ob das auf Dauer zieht. Ich bin da skeptisch. Jedenfalls sind außerordentlich schnell einige allzu neoliberal anmutende Passagen aus dem Programmentwurf der AfD gestrichen worden. Also Petri hat es viel eher gerochen als von Storch, da gibt es auch interne Auseinandersetzungen. Und meine These ist, dass die langfristige Massenbasis der AfD davon abhängt, ob sie ihr nationales Outfit mit einem sozialen kombinieren kann. Das ist noch unentschieden in der AfD, da gibt es Auseinandersetzungen, aber davon wird es abhängen, ob sie langfristig eine Massenbasis kriegt. Wenn sie diesen Weg nicht geht, dann wird sie sich als Durchgangsstation zu etwas anderem erweisen, aber dieses nationale Verbindung von national und sozial hat Zukunft. Und dieses Gemisch national-sozial ist explosiv. Nationalistische Enge ist natürlich Gift für die globale Kapitalverwertung. Das ist eigentlich klar. Es ist manchmal direkt rührend mit anzusehen, wie die da oben versuchen, denen da unten zu erklären, dass doch nun gerade für den Exportweltmeister nationale Abschottung doch nun wirklich das Allerblödeste sei. Das heißt aber nicht, dass nationalistische Enge keine Chance hat. Man sehe sich die Zustände in Ungarn, in Polen an, man sehe sich das Wahlergebnis in Österreich jetzt an. Das heißt nicht, dass es keine Chance hat. Und das ist ein starkes Krisensymptom, dass die Ideologie, die herrschende Ideologie oder die wachsende Ideologie, immer mehr in Konflikt kommt mit kapitalistischer Rationalität. Möglich ist auch folgende Entwicklung, möglich, denkbar, dass die nationalistische Politik die ökonomische Krise verstärkt. Das sieht man in Polen schon zum Teil als Reaktion auf diese Regierung, gibt es weniger Kapitalinvestitionen. Das wird natürlich mitnichten dazu führen, dass diese Rechtspopulisten nun das so verarbeiten, dass das an ihnen liegt, sondern sie sagen natürlich, na, da sind andere dran schuld. Da ist das Ausland irgendwer dran schuld. So. Und nun soll man sich diese Dynamik mal vorstellen, mit immer mehr Staaten, die in so eine Richtung abgrenzen, und in immer mehr Staaten entwickelt sich diese Massenstimmung, ja, das Ausland ist schuld. Darin liegt eine wachsende Kriegsgefahr. Das muss einem klar sein. Man soll die AfD auf keinen Fall verharmlosen. Ja klar, es sind nicht alle Nazis, die die AfD wählen. Das ist schon vollkommen klar. Aber man muss ja mal genauer hinschauen. Also im März waren hessische Kommunalwahlen und da waren ja nun einige Gemeinden, in denen die AfD nicht kandidiert hat, sondern die Republikaner und die NPD. Und die hatten annähernd so hohe Stimmergebnisse wie die AfD. Ja, dort, wo die AfD nicht kandidiert hat, kriegt die NPD dann auch 12%, 9%, 8%, 14%. Also das ist eine ganz gefährliche Mixtur aus Ressortiment, Abstiegsängsten und Facebook und Co. Also für Facebook und Co. steht die Möglichkeit, mit den neuen Medien sich direkt zu vernetzen und sich gegenseitig zu bestärken. Noch was zum Thema AfD und Antisemitismus. Das muss man diskutieren. Ich empfehle da sehr einen Text von Jan Riebe von der Antonio Amadeus Stiftung. Wie antisemitisch ist die AfD? Er bringt es ungefähr auf dieses Resümee. Die AfD ist keine genuin antisemitische Partei, also sie hat kein Programm, nicht jetzt gegen die Juden. Aber durch ihre Inszenierung als neue Partei, die als einzige die Interessen des Volkes gegen das politische System, das Establishment, die Mächtigen und die Lügenpresse vertritt, bietet die AfD viele Identifikationsangebote an Personen mit einem antisemitischen Weltbild. Diese sind dementsprechend auch zahlreich in der Partei vertreten. Für die AfD gilt allemal, was James Kirchick über Donald Trump geschrieben hat in der FAZ. Er ist der Kandidat des Mobs und der Mob richtet sich am Ende immer gegen die Juden. Das muss einem klar sein. Das ist ein Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, nicht die Kritik an der kapitalistischen Moderne, das Ressortiment, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Dieses Ressortiment hat Entwicklungsstufen. Man kann ziemlich weit in diesem Ressortiment fortgeschritten sein, ohne jetzt schon zu sagen, die Juden sind es. Die AfD, das ist mein Resümee, repräsentiert das gegenwärtige Stadium der konformistischen Rebellion in Deutschland. Und diese Rebellion hat noch mehr Potenzial und es wäre natürlich ganz wichtig, sich dieser Rebellion in den Weg zu stellen. Und damit wird klar, ein vierter ganz wesentlicher Punkt für antifaschistische Arbeit heute, Ideologie und Ökonomiekritik muss vorangetrieben werden und einen ganz starken Stellenwert haben, gerade in Zeiten der Krise. Es gilt einiges zu verstehen. Es wurde sehr deutlich bei diesen Massendemonstrationen im Sommer 14, organisiert von Islamisten und Linksreaktionären, erstmals seit 45 wieder toten Juden. Der Zusammenhang, die große Schnittmenge zwischen Antisemitismus und Antizionismus wurde so deutlich wie noch nie. Ich habe hier ein besonders schönes Bild von dieser Demonstration in Stuttgart im Juli 14. Da wird nun neben einem offen, für jeden Menschen offen als Antisemitismus erkennbaren Plakat hier der Jude mit der Hakennase, der die Waage der Gerechtigkeit manipuliert, wird nun das Glaubensbekenntnis aller linken Antisemiten hochgehalten, nämlich dass Antizionismus etwas vollkommen anderes sei als Antisemitismus. Und das waren alles nur Friedensdemonstrationen. Also es gilt zu verstehen, dass Antizionismus und Antisemitismus sehr große Schnittmengen miteinander haben. Es gilt gleichzeitig aber auch zu verstehen, dass Israel instrumentalisiert wird, und das macht es sehr kompliziert, gerade auch aus rechtspopulistischer Ecke. Das ist so von dieser Egel-Seite politically incorrect, damals vom Sommer 14. Man weiß, dass Israel gezwungen war, auch Moscheen in Gaza zu zerstören. Warum? Weil sie als Waffenlager gedient haben. Nun stellt einer so ein Bild da rein auf die Seite und schreibt dazu, Israel zerstört in Gaza 40 Raketenmoscheen. Der Begriff, man erinnert sich an das Plakat in der Schweizer Volksabstimmung, Raketenmoscheen. Und dann schreibt er dazu, Kriegsgott nennt es sich. Ob wir solch ein Bild mal in Deutschland sehen werden? Ich glaube nicht. Weiter so, Israel. Wir sind alle Israelis. Das einzige Volk, das sich wirklich gegen diesen Wahnsinn wehrt. Da wird klar, dass es hier nicht um Solidarität mit dem jüdischen Staat gegen antisemitische Bedrohung geht, sondern dass es hier darum geht, dass Israel als Kanonenfutter im Kulturkampf gegen den Islam verwurstet werden soll. Also dieser Instrumentalisierung Israels ist entgegenzutreten, sie ist zurückzuweisen. Und dazu hat auch der israelische Botschafter sehr klare Worte gefunden. Mit großer Skepsis beobachte ich, wenn Menschen, die auf der Straße offen gegen Flüchtlinge protestieren, plötzlich israelische Flaggen schwenken. Das war in jüngster Zeit gelegentlich zu beobachten. Ausländerfeindliche Menschen sprechen von uns Juden und Christen und bezeichnen den Islam als gemeinsamen Feind. Das ist Unsinn. Es gibt auf unserer Seite Emanzipation und Frieden auch einen kleinen Text, wo wir uns aussprechen für eine Debatte um Israel-Flaggen bei Rechtspopulisten. Wir schlagen auch vor, dass darüber weiter debattiert werden soll. Die Jungle World hatte das auch mal aufgegriffen. Ein weiteres Essential für antifaschistische Arbeit heute gegen Antizionismus und gegen Instrumentalisierung Israels, gerade in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten. Ja, Wagenknecht, wir können nicht alle aufnehmen. Das Flüchtlingsinterview, ist das jetzt rings oder rechts? Neues aus der US-Kolonie, BND späht zum Schaden deutscher Interessen und im Auftrag der NSA Ziele aus. Es gab mal Zeiten, wurde Linken von den Herrschenden vorgeworfen, dass sie antinational seien. Heute haben wir eine Linke, die den Herrschenden vorwirft, dass sie antinational seien. Interessant. Leute aufgewacht, die Gierigen zerstören unsere Erde. Ist das nun auf einer linken oder von einer rechten Demonstration? Diese Guillotine für Gabriel, pass auf, Sigma, die wurde ja nun nicht etwa bei Pegida-Demonstrationen rumgetragen, sondern bei der großen TTIP-Demonstration. Ist das rings oder rechts? Herr Gauck, Frau Merkel, Herr Gabriel, Herr Özdemir, ziehen Sie Ihren Kopf aus dem Arsch von Goldman Sachs und der CIA, sonst kündigen wir Sie alle. Pegida vermutet man. Nein, Ostermarsch. Rings oder rechts? Da steht jemand für soziale Verantwortung und berechtigte Kapitalismuskritik. Es ist für mich unerträglich zu sehen, dass Kinder ein Armutsrisiko bedeuten. Es ist für mich unerträglich zu sehen, dass die Rente oft und in Zukunft vermehrt kaum noch zum Leben reicht. Es ist für mich unerträglich zu sehen, dass Menschen von ihrer Händearbeit nicht mehr leben können. Ich leide daran. Sagt wer? Björn Höcke. Björn Höcke, Rechtsaußen AfD. Ich stehe für soziale Verantwortung und berechtigte Kapitalismuskritik. Ist das rings oder rechts? Basisdemokratie statt Bankenherrschaft, auch ein AfD-Plakat. Weit verbreitet die Vorstellung, das Volk müsse halt entscheiden, was die Banken machen und dann wäre es gut. Das ist auch unter Linken, unter Leuten, die sich links einordnen, weit verbreitet. Da ist überhaupt nichts verstanden, nicht die Bohne verstanden von dem, wie Kapitalismus funktioniert. Ja, das trifft man rechts wie links genauso. Ist das rings oder rechts? Ja, noch eine kleine Frage. Von wem stammt dieses Zitat? Es ist nicht länger akzeptabel, dass eine kleine Minderheit die Politik, Wirtschaft und Kultur großer Teile der Welt durch ihre komplizierten Netzwerke beherrscht und eine neue Form der Sklaverei betreibt. Könnte von wem sein? Ja? Anonymous Kollektiv, okay. Was war noch? Wie? La Fontaine, okay. Bernie Sanders, okay. Noch was? Na schön. Das ist Ahmadinejad, der ehemalige iranische Präsident, vor der UN-Vollversammlung. Und er meint damit natürlich Israel, aber er meint nicht nur Israel. Er hat tatsächlich ein komplett antisemitisches Weltbild. Er sagt, das sind die Juden, die die Welt beherrschen. Also es gibt eine unheimliche Verwandtschaft zwischen diesem regressiven, oberflächlichen Pseudo-Antikapitalismus, dem Antisemitismus und dem Antizionismus. Ganz wichtig ist, man muss verstehen, was Antisemitismus und Antizionismus ist. Ich habe dazu auch Texte mitgebracht, wenn es interessiert. Man muss verstehen, was regressiver, personalisierender Antikapitalismus ist. Hier nur ein Bild aus einer Broschüre der Gewerkschaft Verdi, in dem sie den sogenannten Finanzkapitalismus erklären will. Da kannst du nicht mehr unterscheiden, sind es Menschen, sind es Heuschrecken, sie sind Gierige, die aus allem ihren Profit aussaugen. Man muss verstehen, was Anti-Imperialismus und Anti-Amerikanismus ist. Ja, im Frühjahrsempfang hat Oskar Lafontaine tatsächlich die Selbstmordattentate, ja man muss schon sagen, sehr in Schutz genommen, bis verteidigt. Zitat, was sollen die Armen machen im Vorderen Orient, die seit Jahren dem Kolonialismus ausgesetzt sind? Sie haben keine Bomben, sie haben keine Raketen, sie haben keine Heere, die sie auf den Weg bringen können, um ihre Interessen zu warnen. Dann greifen sie halt zum Selbstmordattentat, das zeigt doch die ganze Perversion unserer Weltordnung, dass sich Menschen nur noch wehren, so wehren können. Da ist überhaupt nichts verstanden. Ja, da ist überhaupt nichts verstanden, dass das, wenn man jüdische Einrichtungen und Leute, die sich vergnügen wollen, in die Luft sprengt, dass das irgendwas mit Wehren zu tun haben könnte, dass das nicht in den Armutsvierteln von Rio de Janeiro entsteht. Das ist nicht begriffen. Es ist nicht begriffen, dass zum Beispiel die Attentäter von 9-11 Milliardärssöhnchen waren. Ein unheimlich verengtes Weltbild, das sagt, das sind ja alles irgendwie arme Schweine und die müssen sich halt irgendwie wehren. Da ist überhaupt nichts verstanden. Das Einzige, was so eine Aussage diktiert, ist ein ausgeprägtes anti-westliches, anti-modernes Ressentiment. Also man muss verstehen, was Anti-Imperialismus, Anti-Amerikanismus ist. Und man muss einer bestimmten Sorte von Linken oder Menschen, die sich links einordnen, muss man ganz deutlich, in aller Sachlichkeit, aber ganz deutlich sagen, also jetzt schaut mal zu, schauen wir uns mal Nazis und Dschihadisten an, was die eigentlich sind. Das sind Anti-Zionisten, sie sind Anti-Amerikaner, sie sind Anti-Imperialisten, sie sind regressive Antikapitalisten. Ja, man kann sie halt umso besser bekämpfen, je weniger Gemeinsamkeiten man mit ihnen hat. Und das muss man einer bestimmten Sorte Linken in aller Sachlichkeit, aber auch in aller Deutlichkeit sagen. Und diese Auseinandersetzung muss geführt werden. Deswegen ein sechstes Essential von antifaschistischer Arbeit heute gegen linksreaktionäre Ideologie und Querfront. Es gibt aber noch ein weiteres Essential und damit will ich dann auch zum Schluss kommen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesehen, dass gerade diese rechtspopulistische Bewegung eine sehr weiß-deutsch-männliche, mittelschichtsgeprägte Bewegung ist. Nur, da muss man sich ein bisschen an die eigene Nase fassen als Antifaschist. Antifa ist im Wesentlichen immer noch eine weiße, deutsche, männliche Mittelschichtsveranstaltung. Es gibt schon Ausnahmen, aber das, was heute Antifa ist, antifaschistische Arbeit macht, spiegelt die Realität in dieser Gesellschaft nur sehr ungenügend wider. Also Antifa hat Hausaufgaben. Musliminnen und Nicht-Musliminnen zusammen gegen Muslimhass und Islamismus. Ich finde das sehr gut, die Antifa-Sar, ich weiß nicht, wer sie kennt, ich empfehle die Seite sich mal anzugucken, antifa.org. Da sind nun also Menschen zusammen, denen man ansieht, dass ihre Großmutter wahrscheinlich auch schon irgendwo im Saarland geboren wurde, zusammen mit Menschen, denen man ansieht, dass ihre Großmutter wahrscheinlich ziemlich weit weg vom Saarland geboren wurde, und die machen Antifa miteinander und das klappt wunderbar und die haben dann auch schöne Parolen und Losungen, zum Beispiel die No Dschihad, Stop Boko Haram, Al-Qaida, Hamas, ISIS, kein Kompromiss mit der Barbarei, Islamismus bekämpfen. Ich glaube, genau so in die Richtung muss Antifa gehen. Ich empfehle sehr, den Kontakt zu suchen mit aufgeklärten und kritischen Musliminnen und Muslimen, wenn mal die Gelegenheit gibt, Ahmad Mansour einzuladen, dieser palästinensische Israeli oder israelische Palästinenser, der in der Westbank aufwächst, dann in die Fänge von Islamisten gerät, Muslimbrüdern, sich daraus aber befreit, dann in Tel Aviv studiert und als Palästinenser aus Angst vor palästinensischen Terroranschlägen aus Israel auswandert und in Berlin dann landet und in Berlin eine ganz hervorragende Arbeit unter migrantischen Jugendlichen gegen Rassismus, Ehrenmord, Sexismus, Antisemitismus macht. Generation Allah, das Buch ist wirklich sehr empfehlenswert. Auch dieses Buch im Übrigen ein weiterer der vielen Beweise, dass die Rede von dem Islam nicht stimmt. Der ist auch Muslim. Ja. Und ich kann nur empfehlen, den mal einzuladen. Er ist auch ein sehr interessanter Gesprächspartner. Aber es gibt nicht nur Prominente, es gibt auch viele unbekannte Musliminnen und Muslime, zu denen man den Kontakt suchen muss. Ja, also hier zum Beispiel im Ruhrgebiet eine Gruppe von jungen Leuten, Muslime, demonstrieren gegen Salafisten, legen sich mit Lies mich an und so weiter. Ja, solche Leute gehören in die Antifa. Da muss man aber auch auf sie zugehen und den Kontakt zu ihnen suchen. Und nochmal zum Schluss die sieben Essentials zusammenzufassen. Also in puncto Islam, weder Kulturkampf noch Kritikverbot. Dann zweitens gegen rechts, heißt gegen Nazis, Rechtspopulisten und Islamisten. Drittens bürgerliche Demokratie gegen direkte Demokratie verteidigen. Viertens Ideologie- und Ökonomiekritik verbreiten. Fünftens gegen Antizionismus und Instrumentalisierung Israels. Sechstens gegen linksreaktionäre Ideologie und Querfront. Und siebtens Schluss mit weiß, deutsch, männlich, Mittelschicht, durchaus als Aufgabe der Antifa selber. So, jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit und dann für von mir aus gerne Diskussion. Vielen Dank.